Aschenputtel, Kapitel 1. Aschenputtel, wasch die Wäsche. Ja, Mutter. Aschenputtel, räum mein Zimmer auf. Ja, Rosa. Aschenputtel, bring mir etwas zu essen. Ja, Bella. So geht es den ganzen Tag. Warum kann es nicht so sein wie früher, denkt Lina traurig. Früher, da war sie noch ein kleines Mädchen. Da hat ihre eigene Mutter noch gelebt. Da war das Leben noch schön. Aber dann ist ihre Mutter krank geworden und gestorben. Und nicht viel später hat der Vater wieder geheiratet. Seine neue Frau hat 2 Töchter mitgebracht, Rosa und Bella. Und seit damals muss Lina den ganzen Tag im Haus arbeiten und Rosa und Bella sehen nur zu. Sie räumt auf, putzt, kocht und wäscht das Geschirr ab, und sie hat nicht einmal ein eigenes Zimmer. Sie muss in der Küche schlafen, in der Asche, neben dem Ofen. »Du bist so schmutzig«, sagt Bella. »Ja, überall Asche«, lacht Rosa. »Du bist ein Aschenputtel«, sagt die Mutter. »Aschen, Aschen, Aschenputtel«, die Mädchen tanzen um sie herum und lachen. Und ihr Vater? Der kann ihr nicht helfen. Er ist viel auf Reisen und selten zu Hause. Aber Lina hat ein Geheimnis. Kurz vor dem Tod hat ihre Mutter gesagt, »Ich bin sehr krank, ich sterbe bald. Aber ich lasse dich nicht allein. Ich gehe in den Himmel und schicke dir 2 Vögel aus den Wolken. Die sollen dir helfen.« Nun geht Lina jeden Tag zu Mutters Grab, und dort sind sie, ihre beiden Freundinnen, 2 Tauben. Ihnen kann sie alles erzählen, wenn sie traurig ist. Und heute ist Lina besonders traurig. Der Prinz macht ein großes Fest im Schloss, und alle jungen Frauen sind eingeladen. Er möchte heiraten und sucht eine Frau für sich. Sie wird dann seine Prinzessin. Die Tauben gurren. »Das Fest ist ein Ball«, erzählt Lina weiter. »Alle Leute tanzen und sind fröhlich. Es dauert 3 Tage lang. Ach, wie gern würde ich auch hingehen.« Lina tanzt ein bisschen. In ihrer Fantasie ist sie im großen Ballsaal im Schloss. »Ich will auch zum Fest, wie Rosa und Bella«, hat sie zu ihrer Stiefmutter gesagt. Bitte, bitte, nur dieses eine Mal. Also überlegen wir mal, Rosa ist schön, Bella auch, aber du? Du bist hässlich und schmutzig. Das waren die Schwestern. Der Prinz will dich nicht sehen, hat die Mutter gesagt. Ach bitte, nur heute. Halt den Mund, Aschenputtel. Und jetzt hilf Rosa und Bella beim Anziehen. Sie sollen heute schön sein für den Prinzen. Die Tauben gurren. Dann fliegen sie weg. Na toll. Es interessiert euch also nicht. Ihr seid ja wirklich gute Freundinnen. Lina steht auf. Sie muss nach Hause. Sie muss noch das Geschirr abwaschen und aufräumen. Gerade will sie gehen, da kommen die Tauben zurück und bringen Schuhe und ein schönes Kleid. Es ist das schönste Kleid, das Lina je gesehen hat. Für mich? Sie probiert Kleid und Schuhe. Alles passt perfekt. Ich kann zum Fest gehen. Ich kann doch zum Fest gehen. Sie lacht. Danke, vielen Dank.